Erster Dies ist ein Lied von David. Er sang es für Jahwe wegen Kusch, dem Benjaminiter. Zweiter Jahwe, mein Gott, ich suche Schutz bei dir. Hilf mir vor meinen Verfolgern. Rette mich. Dritter, ich will nicht, dass jemand mein Leben wie ein Löwe nimmt. Niemand kann mich dann retten. Vierter Jahwe, mein Gott, wenn ich das getan habe. Wenn ich Böses getan habe. Fünfter, wenn ich jemandem Böses getan habe, der friedlich mit mir war. Ich habe den gerettet, der mich ohne Grund angriff. Sechster, dann soll der Feind mich verfolgen und fangen. Er soll mein Leben zerstören. Er soll meine Ehre nehmen. Siebter, steh auf, Jahwe, in deinem Zorn. Zeige deinen Zorn gegen meine Feinde. Werde wach für mich. Du hast das Gericht befohlen. Achter, viele Völker sollen sich um dich versammeln. Dann setz dich hoch über sie. Neunter, Jahwe richtet die Völker. Gib mir Recht, Jahwe. Ich bin fromm und ehrlich. Zehnter, beende das Böse der Menschen ohne Gott. Stärke die frommen Menschen. Du prüfst die Gedanken der Menschen. Du bist ein gerechter Gott. Elfter, Gott ist mein Schutz. Er hilft Menschen, die ehrlich sind. Zwölfter, Gott ist ein gerechter Richter. Er kann jeden Tag zornig sein. Dreizehnter, wenn Menschen sich nicht ändern, dann schärft Gott sein Schwert. Er hat seinen Bogen schon gespannt. Er hat ihn bereit gemacht. Vierzehnter, er macht tödliche Waffen für sie. Seine Pfeile macht er brennend. Fünfzehnter, der böse Mensch plant etwas Wertloses. Er plant Böses. Er wird Betrug hervorbringen. Sechzehnter, er hat eine Grube gegraben. Aber er fällt selbst in die Grube, die er gemacht hat. Siebzehnter, das Böse, das er plante, kommt auf ihn zurück. Sein böses Tun fällt auf seinen Kopf. Achtzehnter, ich will Jahwe für sein gerechtes Handeln danken. Ich will den Namen Jahwes, des Höchsten, loben.